Es wird nicht unnötig sein, in diesem Zusammenhang auf folgenden Umstand hinzuweisen. Bei der Betrachtung des avignonesischen Rätselkomplexes handelt es sich nicht etwa darum, dass man vom heutigen Standpunkt aus einen direkten Beweis für die Untrennbarkeit des Papsttums von dem römischen Bischofsstuhl aus den Glaubensquellen Schrift und Tradition nicht erbringen kann. Um den Beweis der Richtigkeit dieser Untrennbarkeit hat es sich ebenso wenig auch zur Zeit des Exils gehandelt. Auch dass die Kirche diese Tradition nicht offiziell als Glaubenssatz definiert hat, ändert gar nichts an der Sachlage. Auf das damalige Allgemeinbewusstsein der Christenheit von der wahrhaftig gottgesetzten und daher unzerstörbaren Vereinigung der Primatialwürde mit der Sedes Romana kommt es an. Auf den mittelalterlichen Allgemeinglauben kommt es an. Nach den Quellen des Mittelalters soll nun in der Tat das übereinstimmende Bewusstsein der Gläubigen im Gegensatz zu den Ketzern die unbedingte Überzeugung von der Untrennbarkeit des Papsttums von Rom vertreten haben. Und eben mit dieser übereinstimmenden Überzeugung steht die Geschichte der Exilpäpste im schärfsten Widerspruch. Denn das Verhalten der Gläubigen hinsichtlich der Verletzung des allgemeinen Glaubenssatzes, eben die eisige Gleichgültigkeit aller Christenwelt im Hinblick auf die Verletzung der Tradition, beweist, dass jene Tradition nicht lebendig, nicht wirksam war. In diesem krassen Widerspruch offenbart sich das religionspsychologische Rätsel des babylonischen Exils der Kirche. Als fast unmittelbar nach Beendigung des Exils das sogenannte große Schisma, die Spaltung des Papsttums und der Kirche, ausbrach, geriet ob solch unnatürlichen Zustandes die gesamte Christenheit sehr bald in leidenschaftliche Empörung. Diesmal war auch eine heilige Tradition, ein göttliches Gebot, verletzt worden, der Glaubenssatz nämlich, dass die Kirche nur einen Hirten, nur einen Papst haben dürfe. Und mit allen Mitteln der Gewalt versuchte diesmal die Christenwelt der verletzten Tradition Genugtuung zu verschaffen. Jedoch das Exil des Papsttums ließ, von den verschwindenden Ausnahmen abgesehen, alle Christenheit völlig kalt. In dieser unbegreiflichen Gleichgültigkeit aber besteht das avignonesische Rätsel. Einmal fand das babylonische Exil nun doch wirklich sein Ende. Es war im Jahre 1377, als Papst Gregor XI., obwohl auch Franzose von Geburt, endgültig den päpstlichen Sitz nach Rom zurückverlegte. Angesichts der Tatsache, dass die Nachfolger Petri es sich ohne nennenswerte religiöse Gewissensbisse rund 70 Jahre in Avignon hatten wohl sein lassen, bedeutet diese Wendung der Dinge immerhin eine Überraschung. Zumal, wenn man hört, dass man Gregor gerne in Frankreich zurückgehalten hätte und auch mehrere Kardinäle sich weigerten, dem Papste nach Italien zu folgen. Dass der kränkliche und furchtsame Papst dieses Mal dem Andringen seiner Umgebung und des französischen Königs siegreich widerstand, ist in der Tat aufs Höchste zu bewundern. Seite 89. Doch auch bei Gregor soll es kaum die Beunruhigung des Gewissens über die Verletzung des Glaubenssatzes von der Sedes Romana gewesen sein, was ihn nach dem von Gott bestimmten Sitze des Papsttums zurücktrieb. Ganz materielle Dinge sollen es vielmehr bewirkt haben, dass Gregor nach Italien zog. Bedrohliche Zustände im Kirchenstaate nämlich. Seite 449. Der Jubel der Römer beim Einzug des Papstes in ihre Stadt war begreiflicherweise ungeheuer. Mit Ölzweigen in den Händen zog ihm die Volksmenge entgegen. Ein Schwarm weiß gekleideter Springer tanzte vor dem Papste einher, als er nach Rom aufbrach. Die Römer hatten die Straße ihrer trümmernden und bettelhaften Stadt mit bunten Teppichen umschleiert. Seite 472 und folgende. Gregor XI. Blieb wirklich in Rom, und so stand von nun an der päpstliche Stuhl an der Stele, wo er einzig und allein laut allgemeiner Überzeugung aller Gläubigen stehen musste. Aber schon bald starb Gregor, und nun hieß es, in Rom ein neues Kirchenoberhaupt zu wählen. Über die tragikomischen Vorgänge anlässlich dieser Neuwahl und über den neu gewählten Papst Urban VI. Werden wir an späterer Stelle ausführlich verhandeln. Vorläufig haben wir uns mit etwas anderem und Wichtigerem zu beschäftigen. Denn hier taucht ein neues Problem auf, ein neues Rätsel wird sichtbar. Von dem Zentrum dieses neuen Rätselkomplexes spannen sich merkwürdige Verbindungsfäden hinüber zum Rätselfaktum des babylonischen Exils. Welche Frage hatte sich uns doch aus der kritischen Betrachtung des avignonesischen Rätselfaktums ergeben? Es ergab sich folgende. Ist die Tradition von der Union der Primatialwürde mit der Sedes Romana vielleicht erst nach der avignonesischen Epoche, etwa zur Zeit der Fälschungsaktion, entstanden? Wie wir sahen, beruht diese Frage nicht auf fantastischen Erwägungen und auf Tüftelei, sondern sie folgt mit der Notwendigkeit aus dem religionspsychologischen Rätselfaktor des babylonischen Exils. Die Gleichgültigkeit der Gläubigen betreffs der Tatsache des 70-jährigen Fernseins des Papsttums von Rom beweist uns klar, dass jene Tradition damals noch nicht im christlichen Allgemeinbewusstsein vorhanden war. Also muss sie später entstanden sein. Die ungeheure Tragweite dieses Ergebnisses wird sofort offenbar. Die ermittelte Tatsache, dass die Tradition von der Sedes Romana um die Mitte des 14. Jahrhunderts noch nicht bestanden hat, besagt nämlich letzten Endes, dass die Geschichte des Papsttums und damit innigst verschlungen die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter so, wie sie uns die gefälschte Überlieferung berichtet, gar nicht stattgefunden haben kann. Ich sage hier mit den Lesern meiner früheren Schriften nichts Neues, denn dass die mittelalterliche Geschichte und damit natürlich auch die Geschichte des Papsttums und der Stadt Rom von Grund auf planmäßig gefälscht worden ist, war ja das Generalergebnis meiner früheren Untersuchungen. Die eben geführten Untersuchungen haben das Generalergebnis nur in einem bestimmten Gesichtspunkt erneut bestätigt, aber nicht nur das. Sie haben uns auch die erste Spur von der versteckten Ursache der Fälscheraktion entdecken lassen. Dieser Spur gehen wir im folgenden Kapitel weiter nach, indem wir nunmehr alle Aufmerksamkeit auf das Rätsel der Stadt Rom im Mittelalter konzentrieren.